Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen leuchtet in der Ferne, bald geht es zu neuem Kampf hinaus. Die Heimat ist weit und wir sind bereit zu kämpfen und siegen für dich, Freiheit. Den Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hagelig. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleich.